Erster Jahwe sprach zu Mose und Aaron. Zweiter sagt den Israeliten, wenn ein Mann einen Ausfluss hat, ist er unrein. Dritter, der Ausfluss macht ihn unrein. Es ist egal, ob der Ausfluss fließt oder nicht. Viertes, sein Bett wird unrein. Alles, worauf er sitzt, wird auch unrein. Fünfter, wer sein Bett berührt, muss Kleider waschen. Er muss sich baden. Er ist unrein bis zum Abend. Sechster, wer auf etwas sitzt, worauf der Mann saß, muss Kleider waschen. Er muss sich baden. Er ist unrein bis zum Abend. Siebter, wer den Mann berührt, muss Kleider waschen. Er muss sich baden. Er ist unrein bis zum Abend. Achter, wenn der Mann Speichel auf einen reinen Menschen spuckt, muss dieser Kleider waschen. Er muss sich baden. Er ist unrein bis zum Abend. Neunter, jeder Sattel, auf dem der Mann reitet, wird unrein. Zehnter, wer etwas berührt, das unter ihm war, ist unrein bis zum Abend. Wer es trägt, muss Kleider waschen und sich baden. Er ist unrein bis zum Abend. Elfter, wenn der Mann jemanden berührt, ohne Hände zu waschen, wird der andere unrein. Er muss Kleider waschen und sich baden. Er ist unrein bis zum Abend. Zwölfter, Tongefäße, die der Mann berührt, müssen zerbrochen werden. Holzgefäße müssen mit Wasser gespült werden. Dreizehnter, wenn der Mann wieder rein ist, zählt er 7 Tage. Dann wäscht er seine Kleider. Er badet sich in frischem Wasser. So wird er rein. Vierzehnter, am 8. Tag nimmt er 2 Tauben. Er geht zum Priester am Zelt. Er gibt die Tauben dem Priester. Fünfzehnter, der Priester macht ein Opfer mit den Tauben. Eine Taube ist ein Sündopfer. Die andere ist ein Brandopfer. So macht der Priester ihn rein vor Jahwe. Sechzehnter, wenn ein Mann Samen verliert, muss er sich baden. Er ist unrein bis zum Abend. Siebzehnter, Kleider und Leder, die Samen berühren, müssen gewaschen werden. Sie sind unrein bis zum Abend. Achtzehnter, wenn ein Mann und eine Frau zusammen sind, müssen sie sich baden. Sie sind unrein bis zum Abend. Neunzehnter, wenn eine Frau ihre Monatsblutung hat, ist sie 7 Tage unrein. Wer sie berührt, wird unrein bis zum Abend. Zwanzigster, ihr Bett wird unrein. Alles, worauf sie sitzt, wird auch unrein. 21. Wer ihr Bett berührt, muss Kleider waschen. Er muss sich baden. Er ist unrein bis zum Abend. 22. Wer etwas berührt, worauf sie saß, muss Kleider waschen. Er muss sich baden. Er ist unrein bis zum Abend. 23. Wer etwas auf ihrem Bett oder Stuhl berührt, wird unrein. Er ist unrein bis zum Abend. 24. Wenn ein Mann bei ihr liegt, wird er unrein. Er ist 7 Tage unrein. Sein Bett wird auch unrein. 25. Wenn eine Frau lange Blutfluss hat, ist sie unrein. Das gilt auch, wenn es nicht ihre normale Zeit ist. Sie ist unrein, solange der Fluss dauert. 26. Ihr Bett wird unrein, solange sie den Fluss hat. Alles, worauf sie sitzt, wird auch unrein. Es ist wie bei ihrer normalen Unreinheit. 27. Wer diese Dinge berührt, wird unrein. Er muss Kleider waschen und sich baden. Er ist unrein bis zum Abend. 28. Wenn die Frau wieder rein ist, zählt sie 7 Tage. Danach ist sie rein. 29. Am 8. Tag nimmt sie 2 Tauben. Sie bringt sie zum Priester am Zelt. 30. Der Priester macht ein Opfer mit den Tauben. Eine Taube ist ein Sündopfer. Die andere ist ein Brandopfer. So macht der Priester sie rein vor Jahwe. 31. Du sollst die Israeliten warnen. Sie sollen rein bleiben. Sonst sterben sie. Sie sollen Jahwes Zelt nicht unrein machen. 32. Das sind die Regeln für Männer mit Ausfluss. Das sind auch Regeln für Männer, die Samen verlieren. 33. Das sind auch Regeln für Frauen mit Monatsblutung. Und für Männer oder Frauen mit Ausfluss. Und für Männer, die bei einer unreinen Frau liegen.